Erster Gott sprach zu Mose. Zweiter sagt den Israeliten, geht zurück und macht ein Lager am Meer. Lagert euch bei Pihahiroth. Dritter, der Pharao wird denken, die Israeliten haben sich verlaufen. Die Wüste hält sie fest. Vierter, ich mache das Herz vom Pharao hart. Er wird euch jagen. Aber ich zeige meine Macht. Die Ägypter werden wissen, ich bin Gott. Fünfter, der König von Ägypten hörte, das Volk ist weg. Er und seine Diener änderten ihre Meinung. Sie sagten, warum haben wir sie gehen lassen? Sechster, der Pharao ließ seine Wagen bereit machen. Er nahm seine Soldaten mit. Siebter, er nahm 600 gute Wagen mit. Er nahm auch alle anderen Wagen von Ägypten. Auf jedem Wagen waren Kämpfer. Achter, Gott machte das Herz vom Pharao hart. Der König von Ägypten jagte die Israeliten. Die Israeliten gingen mutig ihren Weg. Neunter, die Ägypter jagten sie. Sie fanden die Israeliten am Meer. Dort waren alle Pferde und Wagen vom Pharao. Zehnter, der Pharao kam näher. Die Israeliten sahen die Ägypter hinter sich. Sie hatten große Angst. Sie riefen zu Gott um Hilfe. Elfter, sie sagten zu Mose, gab es in Ägypten keine Gräber? Warum müssen wir in der Wüste sterben? Warum hast du uns weggeführt? Zwölfter, wir haben es dir in Ägypten gesagt. Wir wollten lieber für die Ägypter arbeiten. Das ist besser, als in der Wüste zu sterben. Dreizehnter, Mose sagte zum Volk, habt keine Angst. Bleibt ruhig stehen. Ihr werdet sehen, wie Gott euch heute hilft. Ihr werdet diese Ägypter nie wieder sehen. 14. Gott wird für euch kämpfen. Ihr sollt nur still sein. 15. Gott sagte zu Mose, warum rufst du mich? Sag den Israeliten, geht weiter. 16. Hebe deinen Stock hoch. Halte deine Hand über das Meer. Das Wasser wird sich teilen. Die Israeliten gehen auf trockenem Boden durch das Meer. 17. Ich mache die Ägypter stur. Sie werden euch folgen. Dann zeige ich meine Macht am Pharao und seinem Heer. 18. Die Ägypter werden erkennen, ich bin Gott. Ich zeige meine Macht an ihren Wagen und Reitern. 19. Der Engel Gottes ging bisher vor den Israeliten. Jetzt ging er hinter sie. Auch die Wolke ging nach hinten. 20. Die Wolke stand zwischen den Ägyptern und den Israeliten. Es war dunkel für die Ägypter. Aber es war hell für die Israeliten. 21. Mose hielt seine Hand über das Meer. Gott schickte die ganze Nacht einen starken Wind. Das Meer wurde trocken. Das Wasser teilte sich. 22. Die Israeliten gingen mitten durch das Meer. Der Boden war trocken. Das Wasser stand wie eine Wand rechts und links. 23. Die Ägypter jagten sie. Alle Pferde und Wagen vom Pharao gingen ins Meer. 24. Am frühen Morgen schaute Gott aus der Wolke. Er sah das Heer der Ägypter. Er machte die Ägypter sehr verwirrt. 25. Die Räder von ihren Wagen fielen ab. Die Ägypter sagten, wir müssen fliehen. Gott kämpft für Israel gegen uns. 26. Gott sagte zu Mose, halte deine Hand über das Meer. Das Wasser soll über die Ägypter fließen. Es soll ihre Wagen bedecken. 27. Mose hielt seine Hand über das Meer. Am Morgen kam das Wasser zurück. Die Ägypter wollten weglaufen. Aber Gott trieb sie mitten ins Meer. 28. Das Wasser floss zusammen. Es bedeckte alle Wagen und Reiter vom Pharao. Niemand von ihnen blieb am Leben. 29. Aber die Israeliten gingen auf trockenem Boden durch das Meer. Das Wasser war wie eine Wand rechts und links. 30. So rettete Gott die Israeliten an diesem Tag. Die Israeliten sahen die toten Ägypter am Strand liegen. 31. Israel sah die große Tat von Gott. Das Volk ehrte Gott. Sie glaubten an Gott und an seinen Diener Mose.